Rechte im eigenen Land. Unsere Rechte längst aberkannt. Abschaum, ja, das sind wir für sie. Uns verstehen, das werden sie nie. Nationalismus heute nicht mehr gefragt. Von den Roten längst totgesagt. Wir werden uns damit nicht abfinden, sondern treu für unsere Heimat kämpfen. Von allen gehasst, hat dieses System nicht angepasst. Beschlossen stehen wir für unser Land ein. Der Sieg wird am Ende unser sein. Als Genet bist du nur gehechtet, gehasst, verbannt. Und entrechtet deine Meinung, das soll nicht sagen. Sonst werden sie dich vor Gericht verklagen. Ausgestoßen, verlacht und missverstanden. Ich jeden Tag wie Dreck behandeln. Wir werden uns damit nicht abfinden. Wir lassen uns nicht von ihnen beschimpfen. Von allen gehasst, hat dieses System nicht angepasst. Beschlossen stehen wir für unser Land ein. Der Sieg wird am Ende unser sein. Mit schmutzigen Lügen und gefälschten Berichten. Die Medien stacheln doch nur auf. Zur Rechtfertigung bleibt keine Chance. Rücksichtslos wird die Wahrheit verbogen. Unser Kult in den Dreck gezogen. Wir werden uns damit nicht abfinden, sondern weiter für die Wahrheit kämpfen. Von allen gehasst, hat dieses System nicht angepasst. Beschlossen stehen wir für unser Land ein. Der Sieg wird am Ende unser sein.